so schnell. Thank you. bald hier geboren. Ich urheimlicher Herkunft bin. Sieh, wie eine Schar von Engeln ewige Bahnen in irdischen Wegen abwandelt. Wie spürt man jeden versenkt in sein mildes Arm. Der eine geigt mit Wunderes an gesperrtem Arm, den Bogen weg der Zahn, damit eines wenigen Schattens Grauheit im Leben lauft. Besitz geblieben. von mir genommen wurde. Du hast ihn verschleudert, dem Schätze waren der Muss sich reich gesparen. Du Fluss, die Mutter im Überfluss frisst, gedeiht. Zugleich die Münzen zählen, wer das könnte, wäre reich und tot erarbeit. Armade doch jeden Tag das Messer auf, sie umzubringen. Das Kind hält mich hier. Welches thank you. Thank you. Thank you.

Lasst uns erweichen, dass wir den Himmel kommen.